Good morning, people on six continents. Guten Morgen, ihr Leute auf sechs Kontinenten. That's how far our devotionals spread. So weit verbreitet sind unsere Morgenandachten. Look at verse 15. Vers 15. Everything belongs to the Father, belongs to me. Alles, was dem Vater gehört, gehört mir. That's why I say that the divine encourager will receive what is mine and reveal it to you. Deshalb sage ich, dass der göttliche Ermutiger das, was mir gehört, erhalten und euch offenbaren wird. So, if everything that belongs to the Father also belongs to Jesus, wenn also alles, was dem Vater gehört, auch Jesus gehört, and the Holy Spirit will reveal it to us, und der Heilige Geist es uns offenbaren wird, what does it mean? Was heißt das dann? It means that once we walk in the revelation of the new covenant through the Holy Spirit, es bedeutet, dass sobald wir durch den Heiligen Geist in der Offenbarung des neuen Bundes wandeln, we also understand that everything belongs to us. Dann verstehen wir auch, dass uns ebenfalls alles gehört. Doesn't the Bible say in Hebrew chapter 1? Sagt die Bibel nicht in Hebräer Kapitel 1? That God has made Jesus the heir of all things? Dass Gott Jesus zum Erben aller Dinge gemacht hat? That's just what Jesus said here. Genau das sagt Jesus auch hier. Everything that belongs to the Father, which is everything, alles, was dem Vater gehört, und das ist alles, belongs to Jesus. Gehört Jesus. And Romans chapter 8 says this. Römer 8 sagt sinngemäß, if we are heirs, if we are sons, we are heirs. Wenn wir Söhne sind, sind wir auch Erben. We are joint heirs with Jesus Christ. Wir sind Miterben mit Jesus Christus. If we could only understand a simple truth, könnten wir doch nur die einfache Wahrheit begreifen, that we really need the Holy Spirit to reveal to us what belongs to us. Dass wir wirklich den Heiligen Geist brauchen, um uns zu offenbaren, was uns gehört. And once we actually have had this revelation, we can now walk in it. Wenn wir dann diese Offenbarung hatten, können wir auch darin leben. You know, recently I was talking to somebody. Kürzlich sprach ich mit jemandem. And we were talking about some material provision. Es ging um materielle Versorgung. And this person said to me. Und diese Person sagte zu mir. Ah, Reinhard, let me take care of this. Reinhard, ich kümmere mich darum. And I said, no. Und ich antwortete, nein. I said, here is why. Der Grund dafür ist, because my father is the owner of every diamond mine in the world. Dass mein Vater der Besitzer jeder Diamantenmine der Welt ist. And my father said, whatever belongs to him belongs to me. Und mein Vater sagt, dass alles, was ihm gehört, auch mir gehört. So I am now the owner of every diamond mine of the world. That means my resources are unlimited. Deshalb bin ich ebenfalls der Besitzer jeder Diamantmine der Welt, was bedeutet, dass meine Ressourcen unbegrenzt sind. What would happen if we would actually believe that? Was wäre, wenn du das tatsächlich glauben würdest? We would be the most radically generous people that walk the earth. Wir wären die radikal großzügigsten Menschen der Welt. I mean, just radically generous. Wirklich einfach radikal großzügig. You know, and this is something that so few people actually understand. Leider verstehen das so wenige Menschen. So many people think we have to plead with God to give us that, to provide that, to do the other. So viele Leute glauben, dass sie Gott anflehen müssen, dies oder das zu geben und zu versorgen. You know, and once we can just grab hold that everything that belongs to the Father belongs to Jesus and we are in Jesus Christ. Wenn wir doch ergreifen würden, dass alles, was dem Vater gehört, auch Jesus gehört und wir in Jesus Christus sind. Then suddenly there would be never any threat regarding the future provision. Dann wäre die zukünftige Versorgung plötzlich nie mehr in Gefahr. You know, why do we worry so much? Warum machst du dir so viele Sorgen? We worry so much because we do not believe that everything that belongs to the Father belongs to Jesus and to us. Es liegt daran, dass du nicht glaubst, dass alles, was dem Vater gehört, auch Christus und somit dir gehört. But we will not truly grab that unless we learn to walk in the revelation of the Holy Spirit. Ohne die Offenbarung des Heiligen Geistes wirst du das jedoch nicht ergreifen und somit auch nicht darin leben können. So we ignore the Holy Spirit. Wir ignorieren also den Heiligen Geist. We're not desperate to walk in revelation. Wir sehnen uns nicht danach, in Offenbarung zu leben. We continue to argue because we want to live by our rational mind. Wir diskutieren weiter, weil wir nach unserem natürlichen Verstand leben wollen. And then we live stressful lives. Und dann haben wir ein stressiges Leben. Soon, verse 16, he says, soon you won't see me any longer, but then after a little while you will see me in a new way. Vers 16 sagt, bald werdet ihr mich nicht mehr sehen, aber dann nach einer kleinen Weile werdet ihr mich auf eine neue Weise sehen. There are a lot of different preachers who have discussed what this means. Es gibt viele verschiedene Prediger, die darüber diskutiert haben, was das bedeutet. Does that mean that they will, that after Jesus comes back in the second coming? Bezieht es sich auf Jesu zweites Kommen? I don't think it does. Ich glaube das nicht. I think it meant that they didn't see him because he went for 3 days into Hades and went to heaven at that time. Ich glaube, dass sie ihn nicht sahen, weil er damals für 3 Tage in den Hades und danach in den Himmel ging. And then, when he was resurrected, they would see him in a new way. Und dass sie ihn nach seiner Auferstehung auf eine neue Weise sehen würden. Why do I believe that? Warum glaube ich das? Look, the disciples who knew him for 3.5 years and walked very closely with him. Schau, Jünger, die ihn kannten und 3.5 Jahre eng mit ihm zusammenlebten. They walked with him down the road to Emmaus. Liefen mit ihm auf der Straße bis nach Emmaus. And they didn't recognize him. Und haben ihn nicht erkannt. Because the only thing they were looking for is Jesus in the old way. Denn sie kannten ihn nur in alter Form. But Jesus said, when you will see me again after a little while, 2000 years is not a little while. Aber Jesus sagte, wenn ihr mich nach einer kleinen Weile wiederseht und 2000 Jahre sind keine kleine Weile, then you will see me in a new way. Werdet ihr mich auf neue Weise sehen. So once Jesus resurrected from the dead, he came back in a new way. Als Jesus von den Toten auferstand, kam er in einer neuen Form wieder. The risen Jesus, the one who conquered death. Als der auferstandene Jesus, der den Tod besiegt hat. People. Leute. While we need to learn many things from Jesus in the gospel. Obwohl wir viel von Jesus in den Evangelien lernen sollen. I completely believe that. Was ich wirklich absolut glaube. I believe we have to learn to see Jesus in the new way too. So glaube ich auch, dass wir lernen müssen, Jesus auf neue Weise zu sehen. Think about this statement. Denke an die Aussage. John said, as he, Jesus is, in this, so are we in this world. Als Johannes sagte, wie er, Jesus, ist, so sind auch wir in dieser Welt. When John said, as he is, where was Jesus? Als Johannes sagte, so wie er ist, wo war Jesus da? He was not walking the earth in his body. Da lebte er nicht in seinem Körper auf der Erde. He was long gone. Sondern war längst fort. He was in a new way. Und hatte eine neue Form. Seated to the right hand of the Father, high over every authority and power in the universe. Er sitzt an der rechten Seite des Vaters, hoch über jede Autorität und Macht im Universum. So we need to see Jesus in the new way. Wir müssen also Jesus auf neue Weise sehen. The one who's conquered death. Als den, der den Tod überwunden hat. The one who's conquered the devil. Den, der den Teufel besiegt hat. The one who is risen and has the highest place of authority. Als den Auferstandenen, der die höchste Autorität hat. That's my Jesus today. Das ist heute mein Jesus. He's not a little baby in a crib. Er ist kein kleines Baby in einer Krippe. He's not a Jesus on a cross. Er ist kein Jesus am Kreuz. Neither is he a Jesus walking the earth. Und auch kein Jesus, der auf der Erde wandelt. He's a victorious Jesus that conquered. Er ist ein siegreicher Jesus, der überwunden hat. And you need to see Jesus in the new way. Und du musst Jesus auf die neue Weise sehen. And you need to see yourself in Jesus in that new way. Und du musst dich selbst auf die neue Weise in diesem Jesus sehen. You can only walk in the authority of Jesus if you see Jesus in that new way. Du kannst nur in der Autorität Jesu leben, wenn du ihn auf diese neue Weise siehst. Because you will act according to what you perceive in your heart. Denn du wirst dich gemäß dem verhalten, was du in deinem Herzen erkennst. So, my dear friend. Also, mein Freund. You have to see Jesus in the new way every day. Du musst Jesus jeden Tag in dieser neuen Weise sehen. The one who conquered. Der, der überwunden hat. The victorious one. Der Siegreiche. The risen one, not the crucified one. Der Auferstandene, nicht der Gekreuzigte. You know, we talk a lot about the crucifixion and the power of the cross. Yes, I believe in it. Wir reden viel von der Kreuzigung und der Kraft des Kreuzes. Ja, daran glaube ich. Time to talk about the resurrected Jesus. Aber es ist Zeit, über den Auferstandenen Jesus zu sprechen. Which Jesus do you see? Welchen Jesus siehst du? Hopefully the one that's seen in new way. Ich hoffe, dass du ihn auf neue Weise siehst. Thank you, friends. Danke, Freunde.